Thank you. Königes Herodes. Siehe, da kamen die Weisen vom Morgenlande gen Jerusalem und sprachen: Thank you. Als der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm das ganze Jerusalem. Warum wollt ihr erschrecken, weil meines Jesu Gegenwart euch solche Furcht erwecken? Solltet ihr euch nicht viel mehr Schriftgelehrten unter dem Volk und erforschete von ihnen, wo Christus sollte geboren werden, und sie sagten ihm zu Bethlehem im jüdischen Lande, denn also steht geschrieben durch den Propheten: Fürsten Juda, denn aus dir soll mir kommen der Herzog, der über mein Volk Israel ein Herr sei. zu mir.